Wir waren immer füreinander da. Wir sind hier, wir sind made in Germany. Dass so man schwärmen kann. Und zu Hause bei den Eltern auch mal einen deftigen Schlag. In Zeiten der Zeit gab es nicht immer Freude, sondern auch Leid. Das passiert nicht nur mir. Made in Germany. Made in Germany.